Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عفى العهود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى غدا يمضي لسان الحارم مسدد للعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء sitzt zu Hause oder in der Moschee und lernt. Hat nicht einmal Zeit zu essen. War nur Knochen. Sagt, Wallahi, siehst du nicht, wie ich aussehe? Wenn mich nur einmal schlagen würde, ich wäre schon tot. Tot von einem Schlag. So, nur Knochen war dieser Ali ibn Medini. Der größte Alim in Jarh wa Ta'dil, den es je gab. Jarh wa Ta'dil, das ist eine Disziplin im Hadith. Wenn man dich über jemanden fragt, was ist mit diesem Rawi, also dieser Überlieferer in der Überlieferungskette, du weißt alles über ihn. Wann er geboren ist, wo er gelernt hat, wer waren seine Schuyuch, wer waren seine Schüler, was die anderen über ihn sagen, alles auswendig. فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فشك العزم واصطبري لنرسوم درب رفعتنا وكوني للهدى علما لنكشف زيف Gott ist für mich gestorben. Ich sage, warum? Er sagt, im letzten Krieg in Bosnien, warum sind so viele Menschen gestorben? Ich sage, weißt du was? Allah hat diese Menschen bestraft, weil sie sich nicht an Islam gehalten haben. Ja, aber das sind Muslime. Muslime? Nein, nein. Die meisten waren keine Muslime, deswegen hat Allah sie bestraft. Kroaten halten sich an ihren Dreck. Und Serben auch. Nur die sogenannten Muslime halten sich nicht an Islam. Allah, der Barak, Allah wird jemanden schicken, der euch, wie sagt man das, der euch belehrt, erinnert. Dann sind Kuffar gekommen mit Messerschlachten. Wer hat sie verteidigt? Amerika? Nein, wallah. UN hat geschaut. لتجلو عهد أمتنا وكوني منبع الإصلاح يسقي روض صحوتنا مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحذو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحذو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا سنتنا وكوني بدرا الوقادا في إظلام حيرتنا ففيك نؤمل الآمال كي تمضي مسيرتنا كي تمضي مسيرتنا sperrt mich ein oder ihr erschießt. Und das ist das, was ich will. Erschießt. Wallahi, wenn jemand dich tötet, wie Sabilillah, Habibi, für dich ist es zu Ende. Du hast dich an den Vertrag gehalten. Subhanallah. Unter den Mu'minin gibt es Rijal. Wisst ihr, was Rijal bedeutet? Wahre Männer. Nicht nur Männchen, so. Er hat Sunnet gemacht. Sondern ein richtiger Mann. Mann ist nicht der, der Sunnet gemacht hat. Sondern Mann ist der, ein Mann mit Charakter. Ein Mann, der, wenn er etwas sagt, er hält sich daran. Halas, das sind richtige Männer. Min al-Mu'minin Rijalun sadaku ma ahadullahi alayhi. Unter den Mu'minin gibt es richtige Männer. Sie halten sich an das, was sie Allah versprochen haben. Unter dieser Gruppe, die sich an das halten, was sie Allah versprochen haben, unter ihnen gibt es diejenigen, die wurden getötet auf diesem Weg. Man hat sie auf diesem Weg getötet. Und unter ihnen gibt es die, die warten. Also sie sind noch nicht getötet worden, aber sie können es kaum erwarten, dass sie getötet werden, fi sabilillah. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Und die haben nichts geändert. So, das, was ihnen der Prophet beigebracht hat, so leben sie bis zum Tod. Und sie ändern gar nichts. Keiner kann kommen und sagen, komm, machen wir einen Kompromiss. Es gibt keine Kompromisse. Wir sind Muslime, wir kommen in Jannah, ihr seid Kuffar, ihr kommt in Jahannam. Jetzt über die Art der Dawa, das ist jetzt eine andere Geschichte. Deswegen kommen sie und sagen, schaut euch die Jugend in Österreich an. Ich bin mit Allahu Alam. Ich kenne ja also diese, also, wie sagt man das, werde ich irgendwann einmal im Internet schauen, wie viel Prozent der Jugendlichen in Österreich haben wenigstens die leichten Drogen probiert. Allahu Alam, vielleicht 90%. Ja? Der österreichische Jugend hat schon mal einen Joint nicht geraucht, sondern wenigstens einmal gezogen, so. Ja? Oder irgendeine andere Droge, Ecstasy oder Kokain oder was gibt es so alles, diese ganzen Drogen? Ha? Anabolika. Anabolika ist gar nichts. Ha? Subhanallah. Wie viel Prozent? Subhanallah. Und dann wollen Sie uns irgendwas erzählen. Wir sind total vom Thema abgewichen. Unser Ziel ist, dass wir den Menschen die Religion beibringen, so wie sie ist. Wenn er sie nicht will, dann ist das, was auch. Das ist das, was Allah uns sagt. Wenn du siehst, sagt uns Allah, wirst du sehen, dass die meisten nicht an Allah glauben, außer sie sind Mushrikun. Die meisten auf der Welt. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, die meisten auf der Welt, kennen diesen Tauhid nicht. Sie kennen den Tauhid nicht. Sie wissen nicht, was der Tauhid ist. Sie wissen nicht, was der Schirk ist. Schirk musst du gut kennen. Warum? Damit du dich von ihm fernhalten kannst. Und Tauhid musst du gut kennen. Warum? Damit du ihn annimmst und für nichts eintauscht. Nicht für Visum, nicht für Geld, nicht für Frau, nicht für Sessel, nicht für nichts. Tauhid nimmst du und hältst ihn in deinem Herz und sie werden dir ja versuchen, den Tauhid wegzunehmen. Aber das ist nicht unmöglich. Dann werden sie auf dich schießen. Und du gehst mit dem Tauhid aber zu Allah, Tabarakatala. Sie haben es nicht geschafft, dir den Tauhid wegzunehmen. Na? Und dazu auch, gehört auch, dass du einem Menschen, der den großen Kufr und Schirk begangen hat, er hat ihn begangen, weil er ein Jahil ist. Kein Mensch würde sagen, ja, Rasul Allah, Udhu Billah, wenn er wüsste, dass das Haram ist. Er würde das nicht machen. Oder nicht? Er macht das nur aus einem Grund, weil er ein Jahil ist. Aber du hast trotzdem Gnade mit ihm. Du sagst, Allah, er kommt in Jahannam wegen dieser Sache. Er kommt in Jahannam wegen dieser Sache. Dann kommst du zu ihm, mach das nicht. Und Allahu Akbar, diese Leute, die diese ganzen Regierungen verteidigen, wisst ihr, was das für Menschen sind? Das sind Menschen, sie leben in einer Welt, dass sie selbst mit ihren eigenen Händen gebastelt haben. Sie haben sich ihre eigene Religion gebastelt. Zack, zack, zack, das ist jetzt meine Religion und das ist mein Islam, so wie ich bin. Als wir dort waren, an diesem Infostand am Samstag, einer sagt, ich habe meine eigene Religion, so wie ich will. So wie ich habe mir das so gemacht. Ich sage, ja, gut. Er ist für mich ein Kafir. Ich habe ihm nicht gesagt, hey, ich werde dich schlachten, inshallah. Das habe ich ihm nicht gesagt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Er hat einen Dialekt gehabt, also war kein richtiger Österreicher. Er hat versucht, so wienerisch zu sprechen, aber er hat einen Dialekt, er hat das gemerkt, dass er ein Ausländer ist. Auf jeden Fall, ein anderer kommt zu mir und sagt, Gott ist für mich gestorben in Bosnien. Gott ist für mich gestorben. Ich sage, warum? Er sagt, im letzten Krieg in Bosnien, warum sind so viele Menschen gestorben? Ich sage, weißt du was? Allah hat diese Menschen bestraft, weil sie sich nicht an Islam gehalten haben. Ja, aber das sind Muslime. Muslime? Nein, nein. Die meisten waren keine Muslime, deswegen hat Allah sie bestraft. Kroaten halten sich an ihren Dreck. Und Serben auch. Nur die sogenannten Muslime halten sich nicht an Islam. Allah, der Barakat Allah, wird jemanden schicken, der euch, wie sagt man das, der euch belehrt. Erinnert. Dann sind Kuffar gekommen mit Messer, Schlachten. Wer hat sie verteidigt? Amerika? Nein, oh Allah. UN hat geschaut. Sie sind in Srebrenica gekommen. Jeder kennt Srebrenica. Sie sind UN ist gekommen. Serben haben Srebrenica umzingelt. Die UN sind gekommen und haben zu den Bosnien gesagt, gibt eure Waffe ab. Keiner wird euch was tun. Wir werden euch verteidigen. Die Muslime haben ihre, sogenannten Muslime haben ihre Waffen abgegeben. Ja? Die Serben sind einmarschiert und haben alle Leute geschlachtet. Alle Männer, auch Frauen und Kinder, aber die Frauen, die meisten haben sie vergewaltigt. Ja? Warum? Warum ist das passiert? Wallahi, jetzt als ich letztens in Bosnien war, die Brüder erzählen mir, sogenannte muslimische Frauen aus Srebrenica machen Sinaluk, Sina mit serbischen Polizisten. Ich sage, Allahu Akbar, Allah sei Dank, der gerecht ist. Allah ist gerecht, der Baraka wa ta'ala. Ja? Versteht ihr mich? Wenn einem Muslim so etwas passiert, einem wahren Muslim, ja? Er wird auf niemanden die Schuld schieben. Er wird sagen, ich bin selbst schuld. So ist das. Ein Mu'min sagt, ich bin schuld. Sonst niemand. Ja? Aber diese Leute, sie geben die Schuld Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, Gott ist für mich gestorben. Ich glaube nicht an Gott. Ich bin jetzt ein Atheist. Ich sage, okay. Und bis zum Krieg, hast du an Gott geglaubt? Hat er bis da gelebt? Und dann ist er gestorben? Ich habe gesagt, hör zu. Wir werden uns Yawmul Qiyamah sehen, ich und du. Wallahi, dein Gesicht wird schwarz sein. Und dir wird es leid tun, das was du jetzt gerade sagst. Er sagt, ja, es ist gut. Er war so irgendwie cool. Er sagt, so cool, also in dem Sinne, er war ruhig. Ihn hat das nicht gestört, dass ich ihm das gesagt habe. Weil er glaubt ja nicht an Yawmul Qiyamah. Ja? Ich sage, wir werden uns Yawmul Qiyamah sehen, wir werden vor Allah stehen und du wirst schwarz, dein Gesicht wird schwarz sein. Dir wird es leid tun für das, was du sagst. Ja? Ich sage es so zu ihm. Er sagt, ja. Das ist deine Meinung. Ich habe zwei, also wie sagt man das, Fakultäten. Wirtschaft hat er. Zwei Fakultäten in Wirtschaft hat er. Ich sage, ja. Gut. Ich sage zu ihm, ja, da gibt es ein paar Vorträge. Hoffentlich nützen sie dir was, weißt du. Seine Frau angeblich, sie glaubt und er nicht. Denke mir, Allahu Akbar. Sie ist eine Muslimin angeblich und er ist ein Atheist. Und sie leben zusammen. Und die diskutieren manchmal über die Religion. Und dann wird jemand kommen und sagen, schau, sie sagt La ilaha illallah, sie ist eine Muslimin. Ich sage, nein, das sind Sachen, die, sie kennt den Islam nicht. Wallahi, wenn wir uns die Lage heute in unserer Zeit anschauen, dass die Leute nichts von Islam wissen, können wir nur eine Sache sagen. Alhamdulillah, der mir die Augen geöffnet hat, dass ich selber lese, achi, dass ich selber lerne, dass ich selber Vorträge gibt's. Alhamdulillah, im Internet. Schreib einfach Tauhid. Es wird so viel rauskommen, Videos und Vorträge und Texte in allen möglichen Sprachen auf der Welt, die es gibt. Arabisch, Türkisch, Tschetschenisch, Russisch, alle möglichen Sprachen. Dein ganzes Leben, dass du das liest, du wirst es nicht durchlesen. Das ist Allahs Tebare, wird Allah Gnade jetzt. Yuridune liyut fi nur Allahi bi afwahim. Sie wollen auf jeden Fall das Licht Allahs zerstören, dass es nicht mehr leuchtet. Wallahu mutimmu nurihi. Allah wird sein Licht vollenden, also vollkommen machen. Das Licht wird immer brennen. Von Allah tebarek wa ta'ala. Ahla wa sahla. Haide buyurun. Ne zeynemez ki Allah. Ne zara zinara ki Allah. Zakla. Barik Allah fik. Wisst ihr, was er vorhin sagt? Er sagt, als ich das gehört habe, er war in Hamburg, er war überall, so in den Städten, so Brüder besuchen, da war. Er sagt, als ich in Hamburg war, die Brüder haben mir erzählt, er sagt, Ich wollte das nicht glauben. Eine Gruppe sogenannter Muslime haben in Hamburg eine Jamaa organisiert, eine Moschee für homosexuelle Schwule, also homosexuelle Muslime. Schwule Muslime. Und wisst ihr, wie ihre Jamaa heißt? Habibi. Habibi bedeutet mein Lieber, Liebling. Diese Leute, la ilaha illallah, und so, was nützt ihnen das? Wenn Scharia wäre, Habibi, einfach mit Schwert reinkommen und kurzer Prozess. Da trotz ich. Wer traut sich, als Imam zu beten da? Ahi, einfach mit Schwert reinkommen und schlachten die Schafe. Zack, zack, zack, zack. Und auf den Müll. Die werden nicht begraben. Auf den Müll. Wie Hund, wenn du einen Hund tötest, er wird nicht begraben, sondern irgendwo auf einer Müllhalde, dass die Tiere ihn wegtragen. Hinter dem Ort. Im Keller. Und dann wird ein Kreuz gemacht. Ein Kreuz. Ka'udu. Ah ja, das waren sie eh mit Katze und so. Ja, ja. Die haben es auch. Was ist das? Bruder Yimi hat das gemacht. Wer hat das gemacht? Der albanische Bruder. Welchen? Hilmi. Das ist wegen dieser Moschee, inshallah. Wie, ich habe euch voriges Mal, nur die habe ich gesagt, ein Bruder hat Firma, hat gesagt, ihr habt die Möglichkeit, entweder ich gebe euch das Geld oder ich kaufe euch Material oder ich komme selber und tue euch die Moschee, also streichen und all das, was man halt braucht in der Moschee. Ja. Die andere Brüder, als ich gesagt habe, so öffentlich, dass wir was sammeln vorige Jumma, erstens, wir haben vergessen, diese Schachtel oder eine Sejada dort zu lassen. Das erst einmal. Und zweitens, die Brüder also von Schura haben zu mir gesagt, ich denke, also du solltest das nicht machen, so öffentlich, sondern wir werden also einzelne Personen, werden wir in Schalotella was geben und dann werden wir noch schauen aus der Kasse der Moschee, wie viel da ist und so, dass wir in Schalotella auch helfen. Alhamdulillah. Je mehr, desto besser. Ja. Es gibt sicher viel zu machen. Natürlich. 3000 ist aber dann nur jetzt, dass wir diese Moschee haben. Aber inshallah, weil wir wollen das auch vorher absprechen, dass es eine Moschee wird. Weißt? Natürlich. Sonst machst du alles umsonst und dann sagt er, du darfst nicht. Das soll auch nicht der Fall sein. Warum Moschee? Warum ist es nicht Club? Also Verein, Integrationsverein, Jugend. Im Verein, wenn es eine Moschee ist, wird sich sofort die islamische Gemeinschaft einmischen. Sie erlaubt nicht. Das zum Beispiel ist keine Moschee, sondern ein Verein. Ein sanjakischer Verein. Wenn du Moschee machst, wird sofort Omer Arabi kommen und sagen, hey, ich bin der Boss hier. Du darfst nicht Moschee heißen. Moschee gehört mir. Ihr müsst Dings zahlen. 40 Euro pro Person müsst ihr Dings zahlen und wir werden euch vertreten im österreichischen Parlament. Ha. Allahu Akbar. Wer soll euch vertreten, Yomul Qiyama? Ihr Affen. Wallahi. Die werden keine Vertretung haben. Das muss ein Jugend- und Sportverein sein. Ja, Jugend, Sport und alle. Ja, Sport. Fertig ist. Können auch Fußball spielen oder Handball spielen. Oder die anonymen Alkoholiker. Die anonymen Anti-Alkoholiker. Anti-Alkoholiker zum Beispiel. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten. Man kann es. Eine Moschee, auf jeden Fall kann es nicht sein. Eine Moschee, die werden uns nicht... Sag mal so, Jugendverein. Jugendverein, ja. Weil wir müssen das klären, sonst nehmen wir umsonst und dann sagt der Haus... Natürlich, ja. Aber auf jeden Fall, wenn das nicht wird, nehmen wir halt woanders. Aber das soll nicht heißen, dass wir kein Geld geben. Je mehr wir haben... Natürlich, wenn das nicht funktioniert. Auf jeden Fall, wenn das Geld da ist, können wir, alhamdulillah, woanders nehmen. Ja. Das Wichtigste auf jeden Fall, wir müssen eine Sache nicht vergessen. Ja? Nicht, dass ihr mich falsch versteht, inshallah und ta'ala. Also die deutschen, die österreichischen Brüder oder die anderen. Wir machen Dawa. Jeden, zweifellos. Aber die uns näher stehen, sind die Kuffar aus unseren eigenen Ländern, Türken und Tschetschenen und Bosnier und Albaner und Diese Art von Kuffar haben mehr das Recht, dass wir bei denen Dawa machen. Und nicht nur das. Sie selbst fühlen sich als Muslime. Wenn du ihn aber, wo bist du hier? Und hier, und hier, und hier, und hier, und hier. Er hat nichts von Islam. Er heißt nur Mohammed. Ha? Aber es ist so. Es gibt zwei Arten von diesen Ungläubigen. Wie müssen sie es so nennen? Er hat nichts mit Islam zu tun. Tut mir leid. Ha? Der eine, wenn er dich sieht, dass du auf Römerplatz stehst und mit den Christen diskutierst, er sympathisiert dich. Und er ist auf deiner Seite. Obwohl er selber nie gebetet hat. Ha? Diese Person, er hat das am meisten verdient, dass er unsere Dawa macht. Diese türkischen Jugendlichen. Wenigstens, obwohl er selber kein Muslim ist, er respektiert dich. Du bist ein Hodja, du. Diese Leute sind Nummer eins, was es unsere Dawa angeht. Dann Nummer zwei sind die Kuffar Asliyun. Also die diese Art sind, nennen wir sie alles. Wir sagen, das sind Murtadun, okay? Aber in Wirklichkeit, wenn wir schon, Murtad ist nur derjenige, der den Islam angenommen hat und ihn dann verlassen hat. Aber viele von denen haben den Islam nie angenommen. Das ist jetzt wir kommen dazu, inshallah ta'ala, in Akida, in dieses Thema. Ha? An erster Stelle sind also die, die sich als Muslime bekennen, aber keine sind und uns sympathisieren. Die sind Nummer eins. Die suchen wir überall und mit denen, die behandeln wir auf die sanfteste Weise, die es gibt. Ha? Wir halten sie, wie man schön sagt, wie einen Tropfen Wasser. Also wir verzeihen ihnen auch viel, auch wenn sie Blödsinn sagen. Sie sagen, das muss sein. Es gibt Leute hier, die kommen in die Moschee. Er sympathisiert uns. Aber er redet nur Müll. Und wir, ja, dann kommen wir, weißt du, eigentlich sollte das nicht sein, weißt du, auf die schönste Art und Weise. Okay? Dann die zweite, Nummer zwei, sind die Kuffar Asliyun, also die im Grunde Kuffar sind, Juden und Christen, die, mit denen man normal reden kann. Also die diese Menschlichkeit haben, diese angeborenen Eigenschaften. Er ist ehrlich, er redet mit dir, also. Ich darf unterbrechen, ganz kurz, liebe Herr Bruder. Sagst du das, was er sagt? Die Brüder verstehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass das in Ordnung ist. Ja, Verzeihung, bitte. Ich habe gedacht, das gibt keine Aufstände. Ja, also dementsprechend muss er verstehen, weil es geht um ihn auch. Ja. Okay, gut. Trotzdem. Sutra, was er sagt, ich werde es nicht schlafen. Ja, ich habe den Computer nicht schlafen. Ich habe den Computer nicht schlafen. Ich habe den Computer nicht. Meine Bruder. Wo sind wir stehen? Nummer zwei sind die Kuffar, mit denen man reden kann. Wallahi, und solche haben wir gesehen an dem Tag. Ein Kaffee in Österreich sagt zu mir, das, was ihr macht, das finde ich super. Das ist okay und ich wünsche euch Erfolg und so. Darf ich ein Buch nehmen? Ja, bitte, natürlich. Und es gibt solche Shayatine, er kommt. Mit denen diskutiert man so viel man kann. So viel man, wenn es nicht geht, du siehst, Habibi, dass in seinen Augen diese weiße Flagge mit dem roten Kreuz drauf ist. Das waren die Kreuzritter. Ja? Wenn du in seinen Augen Kreuzritter siehst, dann sagst du in dir selber, oh Allah, schenke mir seinen Kopf eines Tages, inshallah. Eines Tages, inshallah. Foto, Allah. Ja. Versteht ihr mich? Auf jeden Fall die Dawa ist nicht keine leichte Sache. Dawa ist eine schwere Sache. Auf jeden Fall kommen wir wieder zur Moschee. Wir werden inshallah ta'ala. Es ist nicht haram, dass du zu Leuten gehst und sagst, Wallahi, einige, also die muslimische, islamische Jugend hier in Österreich, die islamische Jugend, Ahl Sunnah wal Jama'a, in Österreich, in Wien, wollen eine Moschee eröffnen. Da wird es Vorträge geben auf Deutsch, da gibt es Vorträge auf Arabisch, wir werden Koran lesen, Tajwid lernen, allgemein, also Brüder im Islam sein. Halas? Ja? Und wenn du Unterstützung geben möchtest, finanziell, da hast du jetzt die Möglichkeit, du verlangst ja nicht von ihm Geld für dich selber, sondern für die Jama'a, ja? Für die Moschee. Und das ist eine gute Sache. Und nicht nur das, du gibst ihm die Möglichkeit, dass er Sadaka gibt, wenn er die Yom al-Qiyamah sieht, er wird sagen, Alhamdulillah, diese Sadaka hat mich aus dem Dreck gezogen heute. Ja, es wird solche Leute geben. Er wird das vergessen, dass er 5 Euro gegeben hat für jene Jemaah. Wir reden von Muslimen, oder? Von Muslimen und von Nicht-Muslimen. Nein, das ist von Muslimen auf jeden Fall. Ja? Aber es von jedem. Von jedem. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, er betet nicht, aber er sympathisiert den Islam. Wallahi, es gibt Leute in den arabischen Ländern. Er hat Jazeera, also diese Satellitenschüssel, ja? Hat er gekauft, nur damit Osama Bin Laden über Jazeera sehen kann, wie er redet. Wallahi. Nur deswegen. Er ist ein Jahil, hat keiner. Aber wenn du irgendein Wort über Osama sagst, der bringt dich um. Weil wer ist auf der Welt? Zeigt mir einen, der aufgestanden ist, ja? Und gesagt hat, Irhabukum, Didel Amerika, Irhabun Mahmud, euer Kampf und Terrorismus gegen Amerika ist etwas Gutes, etwas Akzeptables. Wenn jemand kommt, dich zu schlachten, wirst du deinen Kopf so stellen und sagen, komm, mach. Nein, nein, mich kannst du vielleicht schlachten, aber die anderen Muslime werde ich nicht erlauben zu schlachten. Ja? Allah muss darüber jetzt, ein einziger Mann stellt sich und sagt, nein, wir spielen nicht mehr mit. Wir kämpfen. Und der Sieg wird dem geben, Allah wird dem Sieg geben, wem er möchte. Entweder uns Muslimen oder euch Kuffar. Wenn er euch den Sieg gibt, dann sind wir schuld. Wenn er uns den Sieg gibt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das ist aus Allahs Gnade, Tabaraka wa Ta'ala. Versteht ihr mich? Ein einziger Mann. Deswegen dieser Mann, wenn er Islam sympathisiert, aber es gibt auch andere, wenn er Kopftuch sieht auf Straße, er will kotzen. So sehr hasst er den Islam. Solche Leute sind auf keinen Fall Muslime, oder nicht? Ja? Aber wie gesagt, wir gehen immer wieder vom Thema ab. Ja? Das ist eine schöne Sache. Und wir werden inshallah ta'ala. Wallahi, was ist die Miete für diese? 515 Euro. Ja? Ich zahle 50 Euro, der zahlt 50, der zahlt 50, der 50, 50. 10 Leute nur. Wisst ihr, wie viele 10 Leute sind? Urwenig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nur bis da. All das, die zahlen nicht. Nur wir. Das sind 10 Leute, das ist gar nichts. Wenn die nur 50 Euro zahlen, ist die Miete schon. Und das ist das Wichtigste. Der Hodja will kein Geld. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Der etwas sauber macht in Moschee, er wird nicht sagen, Wallah, ich habe gestern die Moschee mit Staub, also ich habe Staub gesorgt, ich habe eine Stunde dafür gebraucht, ich will 35 Euro, ist meine Stundenlohn. Das wird keiner von uns machen. Der eine hat am Samstag in der Früh sehr extra gekommen, hat die Fenster geputzt. Er wird nicht sagen, Wallah, ich war am Samstag, eine Stunde habe ich Fenster geputzt, Brüder, tut mir leid, aber ich... Nein! Allahu Akbar. Wir, inshallah, wir müssen es so machen wie Sahaba. Dann funktioniert alles. Sobald wir den Weg von Sahaba verlassen und es auf irgendwelche, mashallah, kluge Art machen wollen, das wird alles in Stücke zerbrechen. Ja? Auf jeden Fall, diese Moschee, nicht nur diese, sondern jeder auf der Welt, wird nur funktionieren, wenn wir die Scharia befolgen. Wallahi. Nur so wird sie funktionieren. Wenn wir zum Beispiel jetzt, Alhamdulillah, Allah wird uns geben, dass wir eine Moschee öffnen. Tausende von Moscheen wurden geöffnet, aber das Problem ist, sie wurden wieder geschlossen. Warum? Eine Moschee ist, für was du die öffnest. Wenn du eine Moschee aufmachst, um Dawa zu machen, die Dawa wird laufen. Solange du die Dawa richtig machst. Sobald du die falsch machst, wird die Moschee geschlossen wegen dem, weil du das falsch gemacht hast, die Dawa. Wenn du eine Moschee öffnest, um so zu verdienen, du wirst verdienen. Aber Yom Kippur wirst du nichts haben. Versteht ihr mich? Wir machen diese Moschee, um selbst die Religion zu lernen und andere Menschen zu retten. Wenn du eine Person in die Moschee bringst und er sesshaft wird, nicht in der Moschee, in dieser Moschee, sondern selbst sesshaft, also in dem Sinne, im Islam, Habibi, Halas. All das, was er machen wird, wird dir auf dein Konto gehen. All das, was er macht, geht auf dein Konto. Ist das nicht super? Ha? Ach, was willst du mehr? Eine Person hat wegen dir Islam angenommen. Was sagt der Professor zu Ali? Wenn ein Mensch wegen dir Islam annimmt, khairu leke min humuri ni'am. Das ist dir besser als die roten Kamele. ich muss meinen Fuß ausstrecken, das tut mir weh. Entschuldigung, gell? Eigentlich, Füße ausstrecken ist nicht von Adab. Zum Beispiel, der Sheikh sitzt und dass du die Füße ausstreckst. Imam Abu Hanife ist so gesessen vor seinen Schülern. So ist er gesessen. Aber eines Tages kam ein Mann in die Moschee rein mit einem riesigen Turban. Und Imam Abu Hanife hat geglaubt, das ist jetzt ein großer Alim mit so großem Turban. Er hat sich geschämt und hat sich so hingesetzt. Wie ein Talib, wie ein Student. So hat er sich hingesetzt. Und der Mann setzte sich hin und Imam Abu Hanife, die Füße beginnen schon weh zu tun. Aber er schämt sich, das ist respektlos, dass du einem Daie die Socken so vor die Nase steckst. Er ist so gesessen und hin und her. Hat jemand Fragen und der sagt, ich habe eine Frage. Und Abu Hanife, Imam Abu Hanife, der denkt sich jetzt, oh, was wird jetzt sein? Der sagt, wann hören wir auf, also mit dem Iftar, also mit dem Essen im Ramadan? Er sagt, Imam Abu Hanife sagt, wenn die Sonne rauskommt, wenn die Sonne rauskommt, nein, wann hören wir, wann endet das, wie sagt man das, das Gebet, wann endet das Morgengebet? Und Imam Abu Hanife sagt, wenn die Sonne rauskommt, und er fragt, und was, wenn sie nicht rauskommt? Und Imam Abu Hanife sagt, dann werden wir warten, bis sie rauskommt. hat gesehen, dass der also nur Blödsinn im Kopf hat. So, irgendwelche Fragen, ja. Da hat er sich die Füße ausgestreckt. Auf jeden Fall, unser Ziel ist, dass wir Dawa machen durch diese Moschee, dass wir selbst die Religion lernen und damit wir andere Menschen in die Moschee bringen, inshallah, damit Allahs Erlaubnis. Und nicht nur das, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Dieser Dawa-Zentrum, dieser Name gefällt mir, wer hat das ausgedacht? Du? Dieser Name Dawa-Zentrum gefällt mir irgendwie am besten. Dawa-Zentrum, Sportverein Dawa-Zentrum, Tischtennisverein Dawa-Zentrum. Wir kaufen nur einen Tischtennistisch für als Camouflage. Wenn sie rein. wenn die Polizei rauskommt, ja, dann mit Tischtennis spielen. Das ist schön. Auf jeden Fall, inshallah, unser Ziel ist, dass wir Allah Stebari bitte lachen. Einen Anschlag auf. Na, Anschlag. Da war ich noch nicht. Nein, inshallah, wir werden es richtig machen. Wir werden es so machen wie der Prophet und wie die Sahaba. Wir werden kein einziges Wort über Islam sagen, was nicht stimmt. Wir werden nichts verstecken von der Wahrheit. Vielleicht werden wir eine bestimmte Wahrheit für eine andere Zeit, wie sagt man das, aufschieben. Vielleicht ist es besser, dass man es aufschiebt für eine andere Zeit. Zum Beispiel bestimmte Dinge. Aber wir werden nie etwas sagen, was nicht stimmt. Halas. Und wir werden natürlich, also klug muss man so sein. Natürlich, klug muss man sein und weise muss man sein. Zum Beispiel ein Gelehrter kam zu einem, ein König hat geträumt, dass alle seine Zähne rausgefallen sind. Er hat einen Alim gerufen, hat zu ihm gesagt, was bedeutet dieser Traum? Ich habe geträumt, dass alle meine Zähne weg sind. Er hat gesagt, das bedeutet, so viel ich weiß, dass deine ganze Familie sterben wird. Der König hat ihn köpfen lassen. Er hat einen anderen Alim gerufen. Was hat der andere gemacht? Er war weise, hat gesagt, du wirst länger leben als deine Familie. Die gleiche Antwort. Du wirst länger leben als die anderen. Also die werden alle vor dir sterben. Die gleiche Antwort, aber auf eine kluge Art und Weise. Genau. Allahu Akbar. Subhanallah. Einer kam und suchte der war der Schüler von Imam Ahmed. Und die Polizei, also nicht die Polizei, sondern die Armee vom Khalifen, sind reingekommen und haben ihn gesucht. Haben gesagt, wo ist der und der? Fulan ibn Fulan. Und er saß neben Imam Ahmed. Imam Ahmed hat seinen Finger in die Tasche gesteckt, hat gesagt, er ist nicht da. Er hat hier nichts zu suchen. Also er hat hier nichts zu suchen. Also er hat gesagt, er ist nicht, er hat hier nichts zu suchen. Und die haben sich, weil er wusste, wenn sie ihn schnappen, ist er fertig. Imam Shafi, wisst ihr, was er gesagt hat, als sie ihn verdrängt haben, dass er sagt, dass Koran erschaffen wurde? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Taurat und Injil und Zebur und Koran, all das hier ist erschaffen. Er meint die Finger. Seine, all das hier ist erschaffen. Ja? Also die Lage ist sehr schwer geworden. Wenn Imam Shafi sowas gesagt hat und Imam Ibrahim al-Nahai, wisst ihr, was er gesagt hat? Die haben ihn gefragt, ja, was ist da diese Prüfung, ob Koran erschaffen ist oder nicht. Was ist passiert? Er war ehrlich, er hat gesagt, ذهبنا وكفرنا ورجعنا. Wir sind gegangen, haben Kufr gemacht und sind wieder zurückgekommen. Allah soll uns verzeihen. Die Lage ist schwer. Er hält, der Halifa wurde so, er stellt Schwert auf den Hals und sagt, er will nicht mehr mit dir diskutieren. Deine Beweise, meine Beweise. Er stellt Schwert, ist Koran erschaffen oder nicht? Ich will keine Diskussion. Wenn du sagst, er ist nicht erschaffen, zack, Kopf weg. Alle Gelehrten, Ali ibn Medini, ein Schüler und Freund von Imam Ahmed. Imam Ahmed hat ihn als Lügner erklärt, alles Mögliche. Er hat ihn so richtig abgestempelt, dass seine Hadithe nicht mehr angenommen werden. Warum? Er hat gesagt, wenn alle gehen und sagen, dass Koran erschaffen ist, du darfst das nicht machen. Du nicht. Du bist etwas Besonderes. Du darfst ja. Imam Ali hat geweint, Ali ibn Medini, und sagt, Wallahi, schau mich doch an. Er war nur Knochen. Das war ein Mensch, der sein ganzes Leben gefastet hat. Er sitzt zu Hause oder in der Moschee und lernt. Er hat nicht einmal Zeit zu essen. Er war nur Knochen. Er sagt, Wallahi, siehst du nicht, wie ich aussehe? Wenn er mich nur einmal schlagen würde, ich wäre schon tot. Tot von einem Schlag. So, nur Knochen war dieser Ali ibn Medini. Der größte Alim in Jarh wa Ta'dil, den es je gab. Jarh wa Ta'dil, das ist eine Disziplin im Hadith. Wenn man dich über jemanden fragt, was ist mit diesem Rawi, also dieser Überlieferer in der Überlieferungskette? Du weißt alles über ihn, wann er geboren ist, wo er gelernt hat, wer waren seine Schuyuch, wer waren seine Schüler, was die anderen über ihn sagen, alles auswendig. Das heißt Jarh wa Ta'dil. Jarh bedeutet ihn verwunden und Ta'dil Adl, also gerecht sein und dass du über ihn sagst, was du zu sagen hast. Elmuhim, das ist jetzt eine andere Sache. Imam Ahmed war der Einzige, der gesagt hat, Koran ist Allahs Wort. Und wer etwas anderes, wer sagt, dass Koran erschaffen ist, ist ein Kafir. Er und Muhammad ibn Nuh. Muhammad ibn Nuh war ein junger Mann, ein Jugendlicher. Was sagst du über Koran? Allahs Wort. Wer etwas anderes sagt, ist Kafir. Die haben Imam Ahmed und Muhammad ibn Nuh auf ein Pferd gesetzt und haben sie von Bagdad auf die Grenze von Römern geschickt, weil dort der Halifa war im Kampf, er war Mujahid. Aber hatte diese Fikra. Er war zwar kein Kafir deswegen geworden, weil er hatte eine Schubha. Mujahid, aber hat hier ist die Lehre gegangen. Kann das passieren? بالوغى بركانا اقذف النيران تحرق رحومانا اقذف النيران تحرق رحومانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا يا جموع الحق ثوري بالوغى بركانا. Thank you.